Frau Hofmann, darf ich Sie zuerst bitten, uns etwas zu erzählen darüber, wie es in Prag und, soweit Sie es wissen, in den anderen Teilen der Tschechoslowakei im Augenblick aussieht. Es ist jetzt 5:30 und wir haben doch am Nachmittag nur sehr spärliche Mitteilungen über den Zustand und die Lage dort bekommen. Herr Nadolny, nachdem am Nachmittag eine etwas erregte Stimmung herrschte und das Hauptauseinandersetzungszentrum die Gegend um den tschechoslowakischen Rundfunk in Prag war, Sie wissen, dass dort zwei Panzer angezündet wurden und ausgebrannt sind, dass ein Schützenpanzerwagen ausbrannte und dass anschließend zwei Häuser brannten, ist es jetzt etwas ruhiger geworden. Die Truppen des Warschauer Paktes haben offensichtlich gewisse Stellungen bezogen und sie fahren nicht mehr so häufig durch die Straße, sondern haben sich an einzelnen Punkten festgesetzt. Die Bevölkerung läuft nach wie vor durch die Straßen, Spahnen schwingend. Es werden die Sonderausgaben der Zeitungen verkauft. Die Menschen reichen den sowjetischen Soldaten diese Zeitungen auf ihre Wagen hinauf. Sie diskutieren mit ihnen rund um das Hussdenkmal am Altstädter Ring zum Beispiel. Sind dort doppelläufige Schnellfeuergeschütze aufgefahren. Wie eine Schau sieht es aus. Am Tage der Armee etwa, nicht mehr, so könnte man es vergleichen. Die Menschen hängen im Traum um diese Geschütze herum und reden auf die Soldaten ein, um ihnen beizubringen, dass hier in diesem Lande alles ruhig gewesen sei, dass es keine Konterrevolution gegeben hätte und dass man nichts anderes gewollt hätte, als in Ruhe den Weg zu einem demokratischen Sozialismus zu gehen. Offensichtlich ist aber vielen sowjetischen Soldaten überhaupt nicht klar, warum sie hier sind und wo sie sind. Es gibt authentische Gesprächsberichte, wo sowjetische Soldaten angesprochen haben und diese ihnen sagten, sie hätten angenommen, sie seien irgendwo in der Sowjetunion noch. Ja, Frau Hofmann, widersprechend auch bei uns die Aussagen darüber, wie viele Opfer und ob es überhaupt bis jetzt Opfer gegeben hat dieser militärischen Intervention. Nun, es hat bestimmt einige Opfer gegeben. Es ist im Moment aber nicht klar festzustellen, wie viele. Es gibt sicher sehr viele Verletzte, unter anderem dadurch, dass die sowjetischen Soldaten an den Hauswänden hochschossen und dadurch auch Leute trafen, die an den Fenstern standen und so weiter. Es gibt aber mindestens 6 bis 7 Tote, die bei Auseinandersetzungen direkt auf der Straße erschossen worden sind. Ja, Herr Hofmann, ist eine Ausgangssperre zu erwarten? Bis jetzt gibt es noch keinerlei Anzeichen dafür, dass eine Ausgangssperre verhängt werden könnte, denn es gibt auch überhaupt noch keine Erklärung irgendeiner Gegenregierung, irgendeines Militärkommandos. Es ist alles vollkommen offen, genauso wie auf der anderen Seite sich bisher, außer Staatspräsident Svoboda heute Vormittag, der zur Ruhe aufrief, kein anderer kommunistischer Parteiführer von Bedeutung oder von einer Bedeutung, ein Parteiführer, der in der letzten Zeit besonders hervorgetreten ist, geäußert hat. Es ist ein Schwebezustand und die Menschen diskutieren in den Straßen, warum das überhaupt passieren konnte, warum es nötig war, die Resolutionen, die ständig über die noch bestehenden Stationen des tschechoslowakischen Rundfunks veröffentlicht werden, die Rundfunkstationen wechseln ständig, damit man sie nicht finden kann, besagen alle, dass die sowjetischen Truppen wieder abziehen sollten, dass man hier die Souveränität verletzt habe, dass das Land Ruhe haben wolle und dass die Leute Ruhe halten sollten, um keine Provokationen zu bewirken. Herr Hofmann, eine letzte Frage. Weiß man denn, wo sich alle Mitglieder des Zentralkomitees der tschechoslowakischen KP befinden und in welcher Weise es im Augenblick noch tätig sein kann? In einer Meldung von Radio Prag wurde davon gesprochen, dass die Führung der tschechoslowakischen KP praktisch interniert ist. Darunter hat man wohl zu verstehen, dass das Gebäude des Zentralkomitees von sowjetischen Truppen abgeschlossen ist. Im Gebäude drin befinden sich der Parteiführer Alexander Dubček, der Präsident der Nationalversammlung Josef Smotrowski, der Ministerpräsident Olgich Czernik und der Präsident der Nationalen Front Kriegel, František Kriegel. Zestmír Cisář ist festgenommen worden und soll sich in der Bartholomäska im Hauptquartier der Sicherheitspolizei befinden und Josef Swoboda, der Staatspräsident, auf der Burg. Eine Information, die ich noch heute bekam, war einigermaßen überraschend. Sie besagte nämlich, dass ich am Samstag noch Alexander Dubček, der erste Parteichef, mit Janosch Kadar, dem ungarischen Parteichef, in der Gegend von Pressburg getroffen haben soll. Und Kadar hat ihn mit keinem Wort auf eine bevorstehende Intervention hingewiesen. Man weiß inzwischen, dass das tschechoslowakische Parteipräsidium offensichtlich bis halb 12 Uhr gestern Nacht nicht über die Intervention Bescheid wusste und dann erst davon erfuhr, dass Ministerpräsident Cern nicht ständig am Telefon war, um selbst Näheres zu erfahren. Und es soll eine Gruppe von Präsidiumsmitgliedern gegeben haben, die Dubček aufforderten, Parteisekretär Brezhnev anzurufen, aber Dubček soll das abgelehnt haben. Er wollte mit Brezhnev nicht mehr sprechen. Um 5 Uhr morgens soll dann Sissage das Gebäude des Zentralkomitees verlassen haben. Das war zu dieser Zeit schon umstellt von sowjetischen Truppen und er wurde dabei festgenommen. Diesen Bericht aus Prag überspielten uns soeben die Kollegen vom Norddeutschen Rundfunk.